Die ausländischen Eiskunstläuferinnen und Läufer, die am 25. Internationalen Eiskunstlauffestival um den Preis Berg Dusan zum Tag des leuchtenden Sterns teilnehmen, richteten am 6. Februar an Genossen Kim Jong-un einen Brief, der von Edwin Marton in Vertretung der Eiskunstläuferinnen und Läufer aus Russland, Frankreich, Italien und Kanada und Michail Koroljuk in Vertretung der Eiskunstläuferinnen und Läufer aus Weißrussland geschrieben wurde. Im Brief betonten sie, es sei eine große Ehre und ein Glück für sie, an diesem Eiskunstlauffestival teilzunehmen und zusammen mit dem koreanischen Volk den 75. Geburtstag vom Herrn Kim Jong-il zu feiern. Das internationale Eiskunstlauffestival um den Preis Berg Dusan zum Tag des leuchtenden Sterns, das jedes Jahr feierlich stattfinde, sei eine Bühne der Freundschaft, wo die ausgezeichneten Eiskunstläuferinnen und Läufer aus verschiedenen Ländern der Welt gemeinsam den Tag des leuchtenden Sterns, den größten Nationalfeiertag des koreanischen Volkes, feiern und unter der erhabenen Idee der Souveränität, des Friedens und der Freundschaft miteinander die Sporttechniken und Erfahrungen austauschen. Im Festival werden sie ihre Eiskunstlauf-Musterauftritte auf einem hohen Niveau vorführen und dadurch den Tag des leuchtenden Sterns noch bedeutsamer machen und den Koreanern, die sich für den Aufbau eines starken Staates einsetzen, große Freude bereiten.